das Fünkkraut. Wenn du mal wieder über den Tellerrand schaust, hilf dir dabei. Ach so, Bäckerfest. Also hier darf man jetzt noch reden. Ja. Noch geht's. Muss ja auch noch laden. Wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Bäckerfaust. Mein Name ist Ede Petete. Heute mit der ersten Folge Nachts auf der Jagd. Was passiert auf dem Hochsitz? Ich bin hier bei einem der angehenden Star-Jungjäger, den die deutsche Szene hervorgebracht hat. Guten Morgen, Nico. Moin. Nico, du weißt, wie schreckhaft ich bin und ich weiß überhaupt nicht, auf was ich mich einlasse. Du bist heute mein Geleitschutz. Ich bin gespannt. Ja, wir laufen einmal 150 Meter Hochsitze ungefähr. Da kann ich dann beim Treppbuch gehen Licht anmachen, das passt. Okay. Wird uns irgendwas Schlimmes passieren heute? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ja, während wir jetzt loslaufen, würde ich sagen, spielen wir erstmal das erste Lied. Da es passenderweise 4:45 ist, Kaffee und Wein von T.S. Ullmann. Viel Spaß. Ja, du sagst aber Bescheid, bevor du abdrückst, oder? Ja, ja. Gut. So, meine Damen und Herren, wir bewegen uns langsam Richtung Hochsitz. Wir laufen einen dunklen Feldweg Richtung Wald. Überall sind schon Geräusche zu hören. Wir halten immer wieder an. Da, Nico, immer wieder irgendwo Fährten aufnimmt, beziehungsweise etwas sieht, Geräusche hört. Man kann deutlich hören, wie um uns herum sich etwas befindet. Ja, ich muss leise sein. Ich bin gleich wieder da. Also die Sonne der Mann, dass sie direkt zu Hause. Ja, das ist, war jetzt auch ein bisschen. Ich hätte jetzt gerade auch ein bisschen Schiss. Ich noch was da bin, wo ich das auch nicht. Eieiei. Meine Damen und Herren, wir laufen hier gerade an einem Feld vorbei. Überall raschelt es. Wir scheinen schon auf die ersten Wildschweine gestoßen zu sein. Wir begeben uns jetzt fix auf den Hochsitz und beobachten das Treiben. Ich bin gespannt. Also irgendwas ist noch unterwegs. Wir haben halt wieder Rehwildtier. Kann auch sein, dass Rehwild ist, aber hier oben sieht auch rot ein. Also hier gibt es auch hier schon. Okay. Ich habe aber selber noch keinen gesehen. Okay. Ein paar Spuren, aber... Was darfst du da davon schießen? Von Rotwild. Der Rotwild gar nicht, ne? Nee. Rotwild steht auch unter Schutz, oder wie? Nein. Rotwild darfst du schießen, aber ich habe das halt von meinem Jagdtenant frei. Ich bin ja hier nur... Ach so, okay. Lukas, sozusagen. Beziehungsweise, ja, ich helfe halt im Revier mit und darf halt dafür dann... Dafür darfst du schießen? Genau. Man muss ganz klar sagen, Jagd ist nicht immer so spannend. Also das ist so mein, keine Ahnung, gefühlter... 30. Ansitz und das ist das zweite Mal, dass ich Wildschweine vorhabe, beziehungsweise auf einer Gejagd hatte ich nochmal welche, aber die waren so schnell vorbei, das hat Sekunden gedauert. Okay. Oder? So schnell hätte ich können die Waffe in Anschlag bringen können. Wie viele Stunden sitzt du da so circa? Es kommt drauf an, wann ich gehe, also wenn ich jetzt morgens gehe, dann so, ja, so wie heute, so 3-4 Stunden. Okay. Und dann abends, je nachdem, wie ich Zeit habe. Naja, also, wenn ich jetzt frei habe am nächsten Tag und ich weiß, es ist gutes Licht, dann können das schon mal 7-8 Stunden dauern. Aber wenn, also ich mache es halt gern dann, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag frei, ne? Ja. Weil ich halt doch unerfahren bin noch. Ich habe mal erst Schein gemacht. Naja, mal angenommen, man verletzt wirklich mal was, man schweißt was an, also man schießt was an. Ja. Da dann brauche ich halt einfach Zeit, um das zu suchen. Ne? Ja. Dann mit dem Hundeführer, das ist ein Bekannter. Dann mit dem loszugehen, das Schwein zu suchen. Ne? Das ist ja durch Schichtarbeit halt nicht so einfach. Ja. Hört sich so an, als wäre da oben im Wald auch noch was. Ne? Ja, ich glaube, das ist eben gerade das Gedanken und so, das kam auch von dir irgendwo. Nicht so die Hand raus am besten. Also, Wildschweine sehen zwar sehr schlecht, aber die hören halt unfassbar gut und riechen unfassbar gut. Okay. Man sagt, die winden gut und vernehmen gut, aber äugen schlecht. Ah, okay. Sie äugen schlecht. Ja. Das war wahrscheinlich auch mein Problem in der Schule früher. Ihr äugt schlecht. Ich glaube, ihr hast schlecht gerochen. Das war der Schlechteste. Ja, habe ich ja doch noch mit dem Wildschwein mehr gemeinsam, als ich dachte. Oh, deine Zähne so, ne? So an der Seite hier so. Ich habe da vorne ganz klar die krumme Zähne, Wildschweine, oder? Ja gut, ich meine, die sind schon gebogen dann, ne? Die Waffen, also sprich diese Stoßzähne, sag ich mal. Also. Ja, ja. Gewaff, sagt der Jäger. Gewaff? Ja. Gewaff. Ja, mein Gewaff ist eigentlich recht prächtig, aber dafür sind die Vorderzähne. Die Vorderzähne? Sind ein bisschen krumm und die Schneidezähne, also das sind ja dann die Eckzähne quasi. Ja. Vor das Licht können Wildtiere nicht sehen. Tatsächlich? Ja. Also angeblich rot und grün Licht. Ich meine, wenn du mit Licht anleuchtest, merken die das auch, das ist selten ja nochmal. Also es ist schwierig, als Wildschwein beim Radio zu arbeiten, weil du siehst ja nie, ob gerade jemand live drauf ist. Genau. Also on air, das rote Horn, das Spiel zu sehen, ja. Aber dann nochmal Glück, ja. Guck mal bitte in dem Rucksack, da muss eine Flasche Wasser drin sein, und ein ganz, ganz kleiner Schluck Wasser drin. Oder ist das Schnaps? Nein. Das ist klein. Das ist ein Aschenbecher. Rauchen darf man, oder? Ja, klar. Das riechen die doch ab, oder nicht? Das ist mir jetzt runtergefallen. Die Knarre. Nein, die stecken sich an der Ecke. So wie es sein soll. Ja, aber das riecht die doch, oder nicht? Ja, aber der Wind geht ja auf uns zu. Ich meine, ob es jetzt nach rauchendem Jäger riecht oder nach Knoblauch riechendem Jäger, ne? Das ist denen egal. Sobald willst du mir jetzt dadurch sagen, dass ich nach Knoblauch rieche? Nein, aber ich meine, Hauptsache, also wenn sie dich nicht riechen, dann riechen sie dich nicht. Ja, okay. Na, es gibt so verschiedene Theorien. Es gibt auch Leute, die sagen, dass auch zum Beispiel Rotwild, dass die das interessant finden. Okay. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube eher, dass das Jägerlatein ist, ja. Okay. Es bleibt interessant, meine Damen und Herren. Es wäre auf jeden Fall jetzt langsam an der Zeit, dass du dir mal endlich ein Lied wünscht. Wer ich? Ja, du. Du musst dir auch mal ein Lied wünschen. Mann, das ist ja wie im Radio. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Da ist aber kein Grüßen. Nur ein Lied wünschen. Okay. Dann wird er Mund halten. Was Deutschsprachiges, bitte. Da wir ja ein deutschsprachiges Musikformat sind. Dann wünsche ich mir passend dazu vegane Pampe von den Kassierern. Darf man denn die Kassierer spielen im Radio? Vegane Pampe geht, oder? Ich denke auch. Ja. Ja. Ist das jetzt an mich gerichtet? Ja. Übrigens habe ich auch wieder gehört, Moranne, Elian, gib mir auch mal bitte eine. Was? Gib mir auch mal bitte eine Zigarette. Hast du noch eine? Ja. Woran man den Vegetarier erkennt. Ja, woran denn? Er erzählt dir es. Ja, die Hörer. Ja. Die Hörer wissen es ja noch gar nicht. Ich bin ja ein Vegetarier gejagt. Als nächstes aber erstmal vegane Pampe von Die Kassierer. Geh mir weg! Mit deiner veganen Pampe! Ich glaube, viele Leute verteufeln einfach die Jagd, weil es halt einfach ist zu sagen, das ist schlecht. Selbstverständlich stirbt da ein Tier. Ja. Aber es ist halt komplex, sich das alles anzuschauen. Ne? Also man kann nicht einfach sagen, es gibt eine Wahrheit, es gibt mehrere. Ja, naja, ich glaube, es ist halt auch eine Sache, wie du jagst und wie du damit umgehst und welchen Wert die ganze Sache dann für dich hat, wenn du auch irgendwie ein Tier erlegst. So, ich glaube, viele, ich weiß nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, es stumpft auch ab über die Jahre, oder? wenn du jetzt also Berufsjäger bist und schießt, weiß ich nicht, wie viel Wild im Jahr, dass das Ganze dann halt irgendwann auch an Wert verliert für dich. Ja, das mag sein, aber wenn so, ich meine, das ist dann halt den Beruf, ne? Ja. Ich sag mal, die müssen es ja machen, ja, es überlegt sich ja keiner, du gehst jetzt in den Wald und schießt jetzt, weiß ich nicht, im Jahr 200 Rehe. Ja. Sondern da gibt es ja einen Plan für. Also das Land Hessen macht mit dem Landesjagdverband und den Bauernverbänden und so einen Abschlussplan, den musst du erfüllen. Okay. Also hier sind da, glaube ich, im Jahr 8 Rehböcke drauf. Die sind schon erfüllt. Aber, glaube ich weiß nicht genau. Also wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Okay. Aber für Rehwild, für Männliches, gibt es auf jeden Fall einen Abschlussplan und der muss erfüllt sein. Wenn man den nicht erfüllt, gibt es Geldstrafe oder irgendwann dann auch Zwangsbejagung und sowas. Ja, ja. Also das ist alles nicht so einfach, das kommt ja nicht von ungefähr. Also man kann ja nicht sagen, ich schieße jetzt sämtliche Rehe irgendwie, ne? Ja. Oder ich schieße nur zwei, weil ich die Rehe so gut finde, das geht nicht. Man muss, wenn ich mich dazu entscheide, eine Jagd zu pachten, dann muss ich das machen. Da musst du das machen, was er vorgeschrieben wird. Genau. Ja. Ich kann schon verstehen, dass Leute da kritisch gegenüberstehen. Mein bester Kumpel auch, der ist mehr oder weniger Veganer, interessiert sich sehr für Tierschutz. Aber bei der Jagd ist er schon noch zugänglich. Also er diskutiert da halt gerne drüber. Ist ja auch definitiv ein diskussionswürdiges Thema. Ja. Ja, es geht um Schafwaffen. Es geht um darum, ein Tier zu töten. Und das muss natürlich auch artgerecht passieren, ein Stück weit. Ja. Ja. Aber ich bin auch niemand, der einfach so drauf ballert auf irgendwas. Also, wenn ich was schieße, dann will ich schon sicher sein. Natürlich gehört auch Aufregung dazu. Ja, ja. Also weiß ich nicht, jetzt am Ende von dem Maisstück, das werden so 150 Meter sein. Ja. Da würde ich nicht mehr hinschießen. Das traue okay. trau ich mir aber nicht so. Okay. Vielleicht sind es auch 200, aber das wäre zu weit. Also das ja. will ich mir einfach nicht so trauen, weil ich halt noch unerfahren bin. Okay. In 20 Jahren sieht das vielleicht anders aus. Aber ja. Ich denke halt, man darf da nicht eitel sein, ne? Oder nicht irgendwie überschätzen. Man muss da schon auch selbstkritisch dran gehen und sagen, kann ich das oder kann ich das nicht? Ja, ja. Wenn ich mir unsicher bin, dann sollte ich es doch lieber lassen. Okay. Weil ich schon massives Leid halt verursachen kann. Das stimmt. Gibt es das eigentlich öfter, dass auch was geschossen wird, was dann irgendwo hin abhaut und dann nicht gefunden wird, dann auch dort irgendwo vollendet? Gut, ich sag mal, dass die noch ein bisschen gehen, dass die noch eine Fluchtstrecke haben von, sag ich mal, 70 Meter. So, ja. irgendwas zwischen 10 und 70 Meter, das kommt schon öfters vor. Aber ich meine, das ist halt ein Wildschwein, das ist ja in dem Sinne schon ein Stück weit ein Muskelberg, ein Berg aus Fett und Muskeln. Und wenn das erstmal im Gehen angekommen ist, ich muss jetzt rennen, weil da irgendwas gefährlich ist, dann rennt das natürlich. Und dann, also mein Vater hat letzte Woche ein Schwein geschossen. Das ist, glaube ich, 30 Meter gegangen und beim Aufbrechen, also beim Aufschneiden, war dann gesehen, dass das ganze Herz zerfetzt war. Also da war vom Herz nichts mehr übrig, außer, ja, Fetzen. Ja. Und das ist noch weit gelaufen. Also das ist, Wildschweine sind halt schon sehr widerstandsfähig, das muss man einfach sagen. Das ist also quasi, wenn der Reiz gegeben ist. Genau. Das ist quasi wie früher, wenn mein Opa Hühner geschlachtet hat. Genau. Und dann hast du das Huhn geköpft und dann sind die ja manchmal auch noch ohne Kopf das Gleiche, eine Minute mehr gesprungen. Genau, das ist dasselbe. Aber das ist jetzt auch richtig, dass man so eine Nachsuche hat. Also ich selber hatte das hier jetzt im Revier einmal. Also nicht mein Stück, ich hab's nicht beschossen, aber jemand anders, da war ich halt mit dem Hundeführer dann unterwegs. Also das Schwein war eigentlich perfekt getroffen. Also ins Leben, sagt man, oder aufs Blatt. Das ist so hinter der Keule, so eine Handbreit ungefähr. Da sitzen halt alle lebenswichtigen Organe. Wenn das breit steht und man schießt da rein, ist eigentlich, also wenn man gut trifft, da sind alle lebenswichtigen Organe verletzt oder zerstört, da ist dann relativ schnell Ende. Und das Schwein war direkt da raus. Und der Ausschuss war aber seltsamerweise hinten rechts. Also der Einschuss war ganz deutlich hier am Blatt und der Ausschuss, die Kugel ist irgendwie einmal durch den ganzen Körper. Und das Schwein ist schon noch ein Stück gelaufen. Also das waren bestimmt 3, 4, 5 Kilometer. Echt? Und musste dann von dem Hundeführer noch immer beschossen werden, bis es dann endlich lag. Das ist natürlich die unschöne Seite, aber ich sag mal, im Schlachthof geht es halt auch einiges schief, das merkt man. Das ist dann halt nicht. Ja. Das kommt Das ist jetzt eine ganz andere Maßstäbe. Ja. Ne? Hier geht es um ein Schwein, selbstverständlich. Ja. Ein Tier, dem will ich auch kein Leid zufügen. Ja. Aber wenn es dann da irgendwie täglich um 500 Schweine geht, ist das schon nochmal eine andere Nummer. Ja, ja. Aber siehst du, da hätte ich gleich, gut, dass du sagst, damit habe ich gleich wieder das nächste Lied. Von der Blockflöte des Todes. Im Schlachthof ist heute Tag des offenen Tiers. Was denn? Was heißt der? Die Blockflöte des Todes. Was ist das denn für einer? Das ist ein Liedermacher, der halt auch Vegetarier ist, aber halt sehr, also eher Texte mit satirischem Hintergrund schreibt und viele das halt aber nicht raffen. Und er macht dann zum Beispiel solche derben Sachen wie da im Schlachthof ist Tag des offenen Tiers und die Leute, die ganze Veganer-Fraktion und so, regt sich halt tierisch drüber auf, dass er das so feiert. Und ja, es ist halt immer genau das, was er damit erreichen will. Man könnte zwischendurch immer noch meinen, dass noch was unterwegs wäre. Ja, aber das ist, glaube ich, einfach der Wind in dem Mais. Aber es ist nicht, ne? Man kann ja auch sagen, vielleicht, es gibt ja nicht nur eine Rotte, ja. Dass die eine Rotte ist vielleicht weg. Ja. Und die nächste läuft jetzt erst den Mais an. Ne? Ja, ja. Man weiß das halt nie, man kann halt nicht sagen, weißt du, man denkt vielleicht auch manchmal, ach, deswegen ist es halt schwierig, ne? Wenn ja, ich zum Beispiel am nächsten noch arbeiten muss, dann zu sagen, oh, ich gehe um 11 Uhr runter, dann gehst du um 11 und denkst, da kommt was, dann bleibst du doch da. Ne? Ja, ja. War das eigentlich gerade ein Wortspiel? Warum? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht? Ja. Genau das wird jetzt so ein Ding, wo die Hörer abschalten, weißt du? Ich glaube auch. Mann, der war so flach, der war ja aus. Ich dachte, den hast du gemacht. Was? Ich habe erst gedacht, den hast du gebracht. Nee, den habe ich dann gebracht. Zum Thema Mais gibt es aber auch noch ein Lied, was mir einfällt, das ist Popcorn. Ich dachte, jetzt kommt Mais, Baby. Oh Gott, oh Gott. Merkt doch, dass es noch recht früh am Tag ist. Da kann man sich noch an kleinen Sachen erfreuen. Genau. Gibt es dann Maggi aus der Pulle? Ja. Maggi lieben Wildschweine. Maggi? Maggi ist voll Wildschwein-Ding. Quatsch. Wildschweine riechen auch noch Maggi. Ach so, die muss man gar nicht mehr einlegen. Doch, die muss man nicht würzen. Das kann ich dir dann zeigen. Und da kannst du mal dran schnuppern. Die riechen ein bisschen nach Maggi so. Damit kann man es vergleichen. Und die fahren auf Maggi ab, auf jeden Fall. Warum? Keine Ahnung, wieso. Was war erst da, Maggi oder der Geruch bei den Wildschweinen? Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich schätze mal eher, dass die Wildschweine erst so gerochen haben. Oder ist vielleicht im Maggi sogar irgendwelches Extrakt, Wildschweinextrakt? Das wäre natürlich ein Skandal. Das ist dann wahrscheinlich so wie bei Red Bull. Da hat man doch immer gesagt, Taurin, dass da, ja. Genau, ja, ja. Das kann sein, ja. Liebesextrakte Wildschweine in Maggi-Flaschen abgefüllt. Ja, genau. Die werden dann so aufgehängt und so gemolken. Ja, genau. Und dann drunter fallen die Maggi-Flaschen durch. Ich dachte, das ist ja so, dass die mit Weibchenbildern scharf gemacht werden und dann wird der sogenannte Bonjour-Tropfen so eingefangen. Und ein Tropfen reicht für 100 Flaschen Maggi. Ja, das wäre so ein richtiger Skandal halt. Ne? Ich denke, Wallraff deckt auf. Weit ran. Ich denke, mit sowas kriegen wir auf jeden Fall mehr Hörer. Ich denke auch. Und hören Sie nach dem nächsten Song, was die Geschäftsführung von Maggi zum von uns aufgedeckten Skandal sagt. Ja, aber Maggi ist ja nur der Name, das ist doch Knorr, oder? Was ist das? Ja, Maggi ist von. Ist das von Knorr? Ich weiß es nicht genau. Das kann sein. Maggi. Das kann sein. Ich weiß gar nicht, ob wir. Es gibt natürlich auch noch ganz andere tolle Geschmacksverstärker ja. Von anderen Firmen, die mir jetzt gerade aber nicht einfallen. Aber wenn das, wir dürfen ja jetzt keine Schleichwerbung machen. Ja. Es ist eigentlich schon Rufmord. Und was ist dann Wildfang? Wildfang? Ja. Der Wildfang ist dann, wenn die, wenn du Aktien kaufst und in Wild machst. So, ja. Der sogenannte Wildfang, kannst du Wertpapiere kaufen. Ah, okay. Ja. Und wie ist der Kurs so? Stabil, oder? Das kommt immer drauf an. Also heute früh wahrscheinlich eher schlecht. Okay, okay. Du hast ja noch nicht so viel gesehen und erlegt. Deswegen sagt man ja auch immer, der DAX ist gefallen. Ja, aber die DAX haben ja schon seit dem Moment, ich weiß ja nicht. Müsste doch eigentlich, also müsste ja gut gehen, so ja. Vom Bestand, sag ich. Ja, ja, aber deswegen fällt ja der DAX für den Menschen. Weil er ja keine fängt, weil der Bestand ist ja gut aktuell. Das ist sehr kompliziert zu erklären. Ach so, ja. Aber eigentlich logisch. Andere studieren da jahrelang, ne? Ja, ja. Was war das? Hat sich ein Schuss gelöst. Ach, ich glaube, das war nur der Rahmen, der Border, die Ball von den Kissen, die unter das Holz gerutscht sind. Den Film Phantomkommando geguckt. Einer der besten Actionstreifen aus den 80er Jahren mit, okay, Arnold Schwarzenegger. Okay, kennst du nicht? Nee. Das ist der absolut beste, der beste Actionfilm überhaupt. Und da ist Arnold Schwarzenegger wohnt auch mit seiner Tochter allein im Wald. Und da habe ich mir das eigentlich auch so schön vorgestellt, weil der dann immer oberkörperfrei Holz gemacht hat und so und hat dann auch, während er die Axt hochgehoben hat, gesehen hat, dass was geraschelt hat im Busch und hat sich dann rumgedreht und dann in dem Moment, wo du denkst, jetzt da skalpiert er das Reh vom Allerfeinsten, dann hat er halt das kleine Rehkitz gestreichelt und hat den 5-Meter-Stamm auf die Schulter genommen und ist wieder runter zu seiner Hütte gelaufen. Ja, so, und halt so habe ich mir das und das Reh ist halt mit ihm mitgelaufen. So. Und da habe ich gedacht, so stelle ich mir das Leben eigentlich als Sieger vor. Ja, ich meine, Rehkitz streicheln ist an sich eine blöde Idee. Weil sobald das Rehkitz den Geruch von Reh nicht mehr hat, sondern riecht nach Mensch, wird's verstößt es ihm. Ja, okay. Also wenn man irgendwann, zum Beispiel, ne, ist oft im Mai, wenn die Kitze halt noch ganz klein sind, gerade frisch auf die Welt gekommen sind, dann drücken die sich, ne? Die liegen im hohen Gras und verstecken sich da, werden da abgelegt, ja. Und die Mutter kommt vorbei zum Säugen, ne? Und man fasst das dann an, dann verstößt die Mutter das, also dann ist es das Todesurteil. Okay. Einfach liegen lassen. Das ist auch sowas, ne? Das macht man auch als Jäger zum Beispiel. Wenn jetzt dann im Mai oder dann im Juni die erste Maat ansteht, also wenn die Bauern die Wiesen mähen, dann geht man durch die Wiesen oder mit einem Hund, der das Kitz dann sucht, ne? Der meldet dann, alles klar, da liegt was, dann nehme ich das, nehme ein Büschel Gras in die Hand und setze es dann an den Rand von dem Feld. Ne? Dann macht es schon Geräusche, das fiebt dann. Und dann kommt dann relativ bald auch die Ricke um die Ecke und nimmt es dann wieder mit. Also das weibliche Reh. So, meine Damen und Herren, wir bewegen uns zurück zum Fahrzeug nach wild durchzechter Nacht. So fühle ich mich zumindest. Leider nur gehört, nichts gesehen, außer vielleicht ein Hasen, man weiß es nicht. Vielleicht ein Hase, man weiß es nicht. Ja, Jungjäger Nico, bist du zufrieden? Ja, gut, zufrieden. Ich meine, Anblick haben ist immer schön, also wenn man was sieht, und was schießen ist natürlich das, warum wir losgegangen sind, aber ist nicht passiert, aber haben wir auch nichts geschossen, haben wir doch Naturgenossen. Sehr schön, sehr schön. Heute leider nicht, er hatte einen Lauf und der war noch ziemlich warm und ist mit 150 Kilo Schwein nach Haus gefahren. Ein kleiner Zweizeiler meinerseits übers Jagen. So, mit welchem Fahrzeug bewegen wir uns eigentlich fort? Das ist ein ausgemusterter Bundeswehr-Ildis aus dem Jahre, keine Ahnung, irgendwas zwischen 1970 und 1980. Also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Er ist halt gut geländegängig, er hat zwar ein bisschen Altersschwäche, aber passt schon im Großen und Ganzen, eigentlich ein ganz vernünftiges Auto für sowas. So, nun live im Surround Sound. Fast. sehr schön. So. Das Bild sehr störungsarm, ja, in diesem Auto zu fahren. Auch man selber kann auf der Fahrt, ja, die sind schon schärf, ja, also die Quatsch spitzt und hier riecht es auch gerade nach Sprit und Abgas. Ich fühle mich gerade ein bisschen so, als würdest du mich ausführen zur Sonne. Wochenende Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Es ist so ein bisschen. Hat so ein bisschen was von, du hast mich mitgenommen, um mir deine Waffensammlung zu zeigen und jetzt zeigst du mir deine schönsten Hochsitze. So, Pippi, komm mal. Guck mal hier, was da im Ganzen steht. Ist was haben wir denn da? So, hier ist der Acker. Gleich, boah, guck mal, hier ist auch frisch. Oh, hier ist aber ganz frisch. Schauen wir uns mal an. So, nun bei der Nachbesprechung beim Frühstück. Ja, ja. Ich habe am Anfang echt gedacht, ich hatte echt ein bisschen Bammel, als wir angekommen sind und direkt in dem Maisfeld es da so abging. Du, das hast du halt, hat mich auch überrascht, jetzt hätte ich so nicht mit gerechnet, beziehungsweise ist halt nicht so gut, ne? Weil du hast ja immer irgendwie dann Geräusche durch Hochsitzaufnahmen hochgehen. Ja. Waffeladen ist halt dann. Suboptimal. Du hättest jetzt natürlich um das Maisfeld rumgehen können, weil man halt davon ausgeht, dass dann die Schweine von da aus wieder, wenn sie die Spitz kriegen, von da aus wieder zurück in den Wald ziehen, wo sie herkommen. Das ist halt dann die Frage, aus welchem Wald sie rausgekommen sind. Da hast du halt 50-50 Chance. Aber wenn die dich sehen, sind die meistens hochflüchtig und dann ist es halt auch wieder gefährlich zu schießen, weil dann halt Fehltreffer oder Vorbeischießen halt wahrscheinlich ist. Und wenn du da jetzt eins geschossen hättest, hätte es unter Umständen auch sein können, dass der Rest zu uns rennt oder rennen die generell dann weg? Die rennen weg. Schuss. Und normalerweise hauen die ab. Die sind dann weg. Ich meine, grundsätzlich sind das ja auch Lufttiere, ne? Aber wenn die sich halt so bedroht fühlen und in der Ecke gedrängt fühlen, dann wird es halt gefährlich. Sprich, wenn ich ein angefahrenes Wildschwein habe und gehe auf das zum Wildschwein lösen, dann, wenn ich genau weiß, jetzt passiert irgendwas, dann kann es halt gefährlich werden. Oder halt bei einer Drückjagd noch alles sagen, die nimmt so einen Hinweis und rennt dann halt durch die Treiberwehr, das kann schon mal passieren. Aber. Ja. Und dann geht der ganze Spaß direkt hier rüber zum Wurst und Fleisch und das. Quasi, nee. Ja, kannst jetzt noch letzte Grüße, Wünsche. Wenn wir es jetzt auf dem Herweg vergessen haben, wünsche ich mir dann noch auf zum Bäcker von den Ärzten. Das zum Abschluss nochmal. Ja, da sind wir eigentlich durch, ne? Dann sagen wir Ade. Horrido. Passen Sie auf sich auf. Kommen Sie gut durch die dunkle Zeit. Tschüss. Macht's gut. Man sieht nicht, wenn du winkst.